Theaterstück Quartett hatte Heiner Müller im Jahre 1980 geschrieben. Bereits ein Jahr später sendete der Südwestfunk das Stück als Hörspiel. Quartett basiert auf dem Briefroman Gefährliche Liebschaften von Pierre Chauderlot de Laclos, einem der berühmtesten Werke französischer Literatur des 18. Jahrhunderts. In Quartett nach Laclos versetzt Müller sein intrigantes Liebespaar Madame de Merteuil und Vicomte de Valmont in eine fiktive Zeit, vor der Französischen Revolution und nach dem Dritten Weltkrieg. In dieser Endzeit, eingeschlossen in einem Bunker, spielt sich ein Machtkampf zwischen Mann und Frau ab. Es geht ums Herrschen und Beherrschtwerden. Provokant, theatralisch, sinnlich und auch derb werden verflossene Liebschaften erinnert und neue Feuer entfacht. Abhängigkeit mit Lust ausgekostet. Sogar ein Rollenwechsel gehört zum grausam, bösartigen, metaphernreichen und sexuell aufgeladenen Spiel. In den Rollen der Madame de Merteuil und des Vicomte von Valmont hören Sie Hildegard Schmal und Ernst Jacobi. Quartett nach Laclos von Heiner Müller. Regie Hermann Naber. Valmont. Ich glaubte, ihre Leidenschaft für mich erloschen. Woher dieses plötzliche Wiederaufflammen? Und mit so jugendlicher Gewalt. Zu spät, allerdings. Sie werden mein Herz nicht mehr entzünden. Nicht noch einmal. Nie mehr. Ich sage es Ihnen nicht ohne Bedauern, Valmont. Immerhin gab es Minuten, vielleicht sollte ich sagen, Augenblicke. Eine Minute, das ist eine Ewigkeit, wo ich dank ihrer Gesellschaft glücklich war. Ich rede von mir, Valmont. Was weiß ich von ihren Empfindungen? Und vielleicht sollte ich besser von Minuten reden, in denen ich sie dazu brauchen konnte. Sie, das war ihre Fähigkeit im Umgang mit meiner Physiologie. Etwas zu empfinden, was mir in der Erinnerung als ein Glücksgefühl erscheint. Sie haben nicht vergessen, wie man umgeht mit dieser Maschine. Nehmen Sie Ihre Hand nicht weg. Nicht, dass ich etwas für sie empfände. Es ist meine Haut, die sich erinnert. Oder vielleicht ist es ihr, ich rede von meiner Haut, Valmont, einfach gleichgültig, wie an welchem Tier das Instrument ihrer Wollust befestigt ist, Hand oder Klaue. Wenn ich die Augen schließe, sind sie schön. Valmont. Oder bucklig, wenn ich will. das Privileg der Blinden. Sie haben das bessere Los in der Liebe. Die Komödie der Begleitumstände bleibt ihnen erspart. Sie sehen, was sie wollen. Das Ideal wäre blind und taubstumm. Die Liebe der Steine. Habe ich sie erschreckt, Valmont. Wie leicht sie zu entmutigen sind. Ich kannte sie so nicht. Hat ihnen die Damenwelt Wunden geschlagen nach mir? Tränen? Haben Sie ein Herz, Valmont? Seit wann? Oder hat Ihre Mannheit Schaden genommen in meiner Nachfolge? Ihr Atem schmeckt nach Einsamkeit. Hat die Nachfolgerin meiner Nachfolgerin Ihnen den Laufpass gegeben? Der verlassene Liebhaber? Nein, nein. Ziehen Sie Ihr zartes Angebot nicht zurück, mein Herr. Ich kaufe, in jedem Fall. Gefühle sind nicht zu befürchten. Warum sollte ich Sie hassen? Ich habe Sie nicht geliebt. Reiben wir unsere Felle aneinander. Ach, die Sklaverei der Leiber. Die Qual zu leben und nicht Gott zu sein. Ein Bewusstsein haben und keine Gewalt über die Materie. Übereilen Sie sich nicht, Valmont. So ist es gut. Ja. Ja. Ja. Ja. Das war gut gespielt, wie? Was geht mich die Lust meines Körpers an? Ich bin keine Stallmagd. Mein Gehirn arbeitet normal. Ich bin ganz kalt. Valmont! Mein Leben. Mein Tod. Mein Geliebter. Valmont, Sie kommen auf die Minute. Und beinahe bedauere ich Ihre Pünktlichkeit. Sie verkürzt ein Glück, das ich gerne mit Ihnen geteilt hätte. Beruhte es nicht gerade in seiner Unteilbarkeit, wenn Sie verstehen, was ich meine? Verstehe ich Sie, wenn ich annehme, dass Sie wieder einmal verliebt sind, Marquise? Nun, ich bin es auch, wenn Sie es so nennen wollen, wieder einmal. Es sollte mir leid tun, wenn ich den Sturm eines Liebhabers auf Ihre schöne Person vereitelt hätte. Durch welches Fenster ist er ausgestiegen? Darf ich hoffen, dass er sich den Hals gebrochen hat dabei? Pfui, Valmont. Und sparen Sie das Kompliment für die Dame Ihres Herzens. Wo immer dieses Organ befindlich sein mag. Ich hoffe für Sie, das neue Futteral ist vergoldet. Sie sollten mich besser kennen. Verliebt. Ich glaubte uns einig, dass, was Sie Liebe nennen, eine Domäne der Domestiken ist. Wie können Sie mich einer so niedrigen Regung für fähig halten? Das höchste Glück ist das Glück der Tiere. Selten genug, dass es uns in den Schoß fällt. Sie haben es mich empfinden lassen von Zeit zu Zeit, als es mir noch gefiel, Sie dafür zu gebrauchen, Valmont. Und ich hoffe, Sie gingen nicht ganz leer aus dabei. Wer ist die Glückliche des Augenblicks? Oder darf man sie schon die Unglückliche nennen? Es ist die Tourbelle. Was ihren Unteilbaren angeht. Eifersüchtig. Sie, Valmont, was für ein Rückfall. Ich könnte Sie verstehen, wenn Sie ihn kennen würden. Übrigens bin ich sicher, dass Sie ihm begegnet sind. Ein schöner Mann. Obwohl Ihnen nicht ganz unähnlich. Auch die Zugvögel flattern im Netz der Gewohnheit, selbst wenn Ihr Flug sich über Kontinente spannt. Drehen Sie sich einmal herum. Was er Ihnen voraus hat, ist Jugend. Auch im Bett, wenn Sie es wissen wollen. Wollen Sie es wissen? Ein Traum, wenn ich Sie, Valmont, als die Wirklichkeit nehme. Entschuldigen Sie. In 10 Jahren vielleicht unterschiede Sie nichts mehr, vorausgesetzt, ich könnte Sie in Stein verwandeln. Jetzt mit einem liebenden Medusenblick. Oder in ein gefälligeres Material. Eine ergiebige Vorstellung. Das Museum unserer Lieben. Wir hätten volle Häuser, wie Valmont, mit den Bildsäulen unserer verwesten Begierden. Die toten Träume nach dem Alphabet geordnet. Oder aufgereiht in Chronologie, frei von den Zufällen des Fleisches. Den Schrecken der Verwandlung nicht mehr ausgesetzt. Unser Gedächtnis braucht Krücken. Man erinnert sich nicht einmal an die verschiedene Krümmung der Schwänze, von den Gesichtern zu schweigen. Ein Dunst. Die Tourvel ist eine Beleidigung. Ich habe Sie nicht in die Freiheit entlassen, damit Sie auf diese Kuh steigen, Valmont. Ich könnte verstehen, wenn Sie sich für die kleine Volange interessierten. Ein Gemüse, frisch aus der Zucht des Klosters, meine jungfräuliche Nichte, aber die Tourvel. Ich gebe zu, sie ist ein mächtiges Stück Fleisch, aber geteilt mit einem Gatten, der sich darin festgebissen hat, einem treuen Gatten, wie ich zu fürchten allen Grund habe, und das seit wie vielen Jahren. Was bleibt für Sie, Valmont? Ein Bodensatz. Wollen Sie ernstlich in diesem trüben Rest herumstochern? Sie tun mir leid, Valmont. Wenn Sie eine Hure wäre, die Ihren Beruf gelernt hat, die Meraud zum Beispiel, würde ich mit 10 Männern teilen. Aber die einzige Dame der Gesellschaft, die pervers genug ist, sich in der Ehe zu gefallen, eine Betschwester mit roten Knien vom Kirchenstuhl und geschwollenen Fingern vom Händeringen vor ihrem Beichtvater. Diese Hände fassen kein Genital an, Valmont, ohne den Segen der Kirche. Ich wette, sie träumt von der unbefleckten Empfängnis, wenn ihr liebender Gatte sich auf sie herablässt mit der ehelichen Absicht, ihr ein Kind zu machen, einmal im Jahr. Was ist die Verwüstung einer Landschaft gegen den Raubbau an der Lust durch die Treue eines Gatten? Allerdings spekuliert der Graf Gercourt auf die Unschuld meiner Nichte. In Ehren übrigens, der Kaufvertrag liegt beim Notar. Und vielleicht fürchten Sie seine Konkurrenz. Er hat Ihnen schon die Fressac abgejagt und damals waren Sie 2 Jahre jünger. Sie werden alt, Valmont. Ich dachte, es könnte Ihnen Vergnügen machen, den Ritt auf der Jungfrau beiseite, das schöne Tier Gercourt mit dem unvermeidlichen Geweih zu krönen, bevor er sein Försteramt antritt und alle Wilderer der Hauptstadt in seinen Wald einfallen und ihn abonnieren auf den Kopfschmuck. Seien Sie ein guter Hund, Valmont, und nehmen Sie die Spur auf, solange sie frisch ist. Ein wenig Jugend im Bett, wenn schon der Spiegel sie nicht mehr hergibt. Warum das Beinheben an einem Opferstock? Oder verzehren Sie sich nach dem Gnadenbrot der Ehe? Wollen wir der Welt ein Beispiel geben und einander heiraten, Valmont? Wie könnte ich wagen, eine solche Beleidigung Ihnen anzutun, Marquise, vor den Augen der Welt? Das Gnadenbrot könnte vergiftet sein. Übrigens ziehe ich vor, meine Jagd selbst zu bestimmen oder den Baum, an dem ich das Bein hebe, wie Sie es zu nennen belieben. Auf Sie ist zu lange kein Regen gefallen. Wann haben Sie zuletzt in den Spiegel gesehen, Freundin meiner Seele? Ich wollte, ich könnte Ihnen noch als Wolke dienlich sein, aber mich treibt der Wind zu neuen Himmeln. Ich zweifle nicht, dass ich den Opferstock zum Blühen bringen werde. Was die Konkurrenz angeht, Marquise, ich kenne Ihr Gedächtnis. Dass der Präsident die Tourvel Ihnen vorzog, werden Sie in der Hölle nicht vergessen. Ich bin bereit, das liebende Werkzeug Ihrer Rache zu sein. Und ich verspreche mir von dem Gegenstand meiner Anbetung eine bessere Jagd als von Ihrer jungfräulichen Nichte. Unerfahren, wie sie ist in den Künsten der Befestigung. Was soll sie gelernt haben im Kloster, außer Fasten und ein wenig gottgefällige Masturbation mit dem Kruzifix? Ich wette, nach dem Frost der kindlichen Gebete brennt sie auf den Fangstoß, der ihrer Unschuld ein Ende macht. Sie wird mir ins Messer laufen, bevor ich es gezogen habe. Sie wird keinen einzigen Haken schlagen. Sie kennt nicht die Schauer der Jagd. Was soll mir ein Wild ohne die Wollust der Hetze, ohne den Angstschweiß, den erstickten Atem, den weiß verdrehten Blick? Der Rest ist Verdauung. Meine besten Finden werden mich zum Narren machen, wie den Schauspieler das leere Theater. Ich werde mir selbst applaudieren müssen. Der Tiger als Komödiant. Mag der Pöbel sich bespringen zwischen Tür und Angel. Seine Zeit ist teuer, sie kostet unser Geld. Unser erhabener Beruf ist die Zeit totzuschlagen. Er braucht den ganzen Menschen. Es gibt zu viel davon. Wer die Uhren der Welt zum Stehen bringen könnte. Die Ewigkeit als Dauererektion. Die Zeit ist das Loch in der Schöpfung. Die ganze Menschheit passt hinein. Dem Pöbel hat es die Kirche mit Gott ausgestopft. Wir wissen, es ist schwarz und ohne Boden. Wenn der Pöbel die Erfahrung macht, stopft er uns nach. Die Uhren der Welt. Haben Sie Schwierigkeiten, Valmont, Ihr besseres Selbst zum Stehen zu bringen? Bei Ihnen, Marquise. Obwohl ich zugeben muss, dass ich zu begreifen beginne, warum die Treue die wildeste aller Ausschweifungen ist. Zu spät, was unsere zarte Beziehung angeht. Aber ich habe vor, mich ein wenig in dieser neuen Erfahrung zu üben. Ich hasse Vergangenheiten. Der Wechsel akkumuliert sie. Betrachten Sie das Wachstum unserer Nägel. Wir keimen noch im Sarg. Und stellen Sie sich vor, wir müssten wohnen mit dem Abfall unserer Jahre. Pyramiden von Dreck, bis das Zielband reißt. Oder in den Ausscheidungen unserer Körper. Nur der Tod ist ewig, das Leben wiederholt sich, bis der Abgrund gähnt. Die Sintflut. Ein Defekt der Kanalisation. Was den liebenden Gatten betrifft, er ist im Ausland in geheimer Mission. Vielleicht gelingt es ihm politisch, wie er ist, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Ein gutes Gift gegen die Langeweile der Verwüstung. Das Leben wird schneller, wenn das Sterben ein Schauspiel wird. Die Schönheit der Welt schneidet weniger tief ins Herz. Haben wir ein Herz, Marquise, beim Ausblick auf ihre Zerstörung. Man sieht die Parade der jungen Ärsche, die uns täglich mit unserer Vergänglichkeit konfrontiert, alle können wir nicht haben, wie, und die Lustseuche jedem, der uns entgeht, vor dem Spalier der Degenspitzen und dem Blitz der Mündungsfeuer mit einiger Gelassenheit. Denken Sie manchmal an den Tod, Marquise? Was sagt Ihr Spiegel? Es ist immer der andere, der herausblickt. Ihn suchen wir, wenn wir uns durch die fremden Leiber wühlen, weg von uns. Kann sein, es gibt weder den einen noch den anderen. Nur das Nichts in unserer Seele, das nach Futter kräht. Wann geben Sie Ihre jungfräuliche Nichte zur Besichtigung frei, Marquise? Haben Sie zurückgefunden in Ihr Fell, Valmont? Kein Mann, dem der Gedanke an den Hingang seines teuren Fleisches nicht das Glied steift. Angst macht Philosophen. Willkommen in der Sünde. Und vergessen Sie den Opferstock, ehe die Frömmigkeit Sie übermannt. Und Sie vergessen Ihre einzige Berufung. Was sonst haben Sie gelernt, als Ihren Schwanz in ein Loch zu manövrieren? Dem gleich, aus dem Sie gefallen sind, mit dem immer gleichen, mehr oder weniger kurzweiligen Resultat. Und immer in dem Wahn, der Beifall der fremden Schleimhäute gilt Ihrer einzigen Person. Die Schreie der Lust gehen an Ihre Adresse, während Sie doch nur ein taubes Vehikel sind, gleichgültig und ganz auswechselbar für die Lust der Frau, die Sie gebraucht, den machtblöden Narren Ihrer Schöpfung. Sie wissen gut, dass jeder Mann ein Mann zu wenig ist für eine Frau. Das wissen Sie auch, Valmont. Früh genug wird Sie das Schicksal ereilen, nicht einmal mehr das zu sein. Ein Mann zu wenig. An uns hat noch der Totengräber seine Freude. Mich langweilt die Bestialität unserer Konversation. Jedes Wort reißt eine Wunde, jedes Lächeln entblößt einen Fangzahn. Wir sollten unseren Part von Tigern spielen lassen. Noch ein Biss gefällig, noch ein Prankenhieb. Die Schauspielkunst der Bestien. Sie gehen aus dem Leim, Valmont. Sie werden empfindsam. Tugend ist eine Infektionskrankheit. Was ist das, unsere Seele? Ein Muskel oder eine Schleimhaut? Was ich fürchte, ist die Nacht der Leiber. Vier Tage Reisen von Paris in einem Schlammloch, das meiner Familie gehört, dieser Kette aus Gliedern und Schößen, auf die Schnur eines zufälligen Namens gereiht, einem ungewaschenen Urahn von einem stinkenden König verliehen, lebt etwas zwischen Mensch und Vieh. Ich hoffe, es in diesem Leben nicht zu sehen. Oder in einem anderen Leben, wenn es ein anderes Leben gibt. Der bloße Gedanke an seinen Geruch treibt mir den Schweiß aus allen Poren. Meine Spiegel schwitzen sein Blut. Es trübt mein Bild nicht. Ich lache über fremde Qual, wie jedes Tier, das mit Vernunft begabt ist. Aber manchmal träume ich, dass es aus meinen Spiegeln tritt, auf seinen Füßen aus Stallmist und ganz ohne Gesichter. Aber seine Hände sehe ich genau. Klauen und Hufe, wenn es mir die Seide von den Schenkeln reißt und wirft sich auf mich wie Erdschollen auf den Sarg. Und vielleicht ist seine Gewalt der Schlüssel, der mein Herz aufschließt. Gehen Sie, Valmont. Die Jungfrau morgen Abend in der Oper. Madame Tourvel. Mein Herz zu Ihren Füßen. Erschrecken Sie nicht, Geliebte meiner Seele. Können Sie glauben, dass in dieser Brust ein unkeuscher Gedanke wohnt nach so vielen Wochen Ihres frommen Umgangs? Ich gebe zu, ich war ein anderer, bevor mich der Blitz Ihrer Augen traf. Valmont, der Herzensbrecher, ich breche die Herzen der stolzesten Frauen. Ich kannte Sie nicht, Madame. Scham, wenn ich nur daran denke. Durch welchen Schmutz bin ich gewartet? Welche Kunst der Verstellung, welche Verworfenheit, Sünden wie Scharlach. Der bloße Anblick einer schönen Frau, was sage ich, der Hintern eines Marktweibs, und ich verwandelte mich in ein Raubtier. Ich war ein Abgrund, Madame. Wünschen Sie, einen Blick hineinzutun? Ich wollte sagen, herab, verzeihen Sie, aus der Höhe Ihrer Tugend. Ich sehe Sie erröten. Wie kommt das Rot auf Ihre Wangen, meine Liebe? Es kleidet Sie. Aber woher nimmt Ihre Fantasie die Farben, mit denen sie Ihnen meine Laster malt? Aus dem Sakrament der Ehe etwa? Mit dem ich sie gepanzert glaubte gegen die irdische Gewalt der Verführung? Ich wäre versucht, meine Sünden im Detail vor Ihnen auszubreiten. Haben Sie Lust auf meinen Katalog, um Ihr kleidsames Schamrot länger zu sehen? Wenigstens lässt es darauf schließen, dass in Ihren Adern Blut fließt. Blut. Das grausame Los, nicht der Erste zu sein. Machen Sie mich nicht daran denken. Und wenn Sie Ihre Adern öffneten für mich, all Ihr Blut könnte die Hochzeit nicht aufwiegen, die ein anderer mir vorwegnahm. Und für ewig der unwiederbringliche Augenblick, die tödliche Einmaligkeit des Liedschlags. Machen Sie mich nicht daran denken. Fürchten Sie nichts. Ich respektiere das heilige Band, das Sie an Ihren Gatten knüpft. Und wenn er den Weg in Ihr Bett nicht mehr fände, ich wäre der Erste, der ihm hinaufhilft. Seine Lust ist meine Freude, seit Ihre Tugend mich gelehrt hat, den Wüstling zu hassen, der ich war, und Ihren Schoß versiegelt weiß. Kaum, dass ich Ihre Hand zu küssen wage. Und wenn ich es mir herausnehme, treibt mich nicht irdische Leidenschaft. Nehmen Sie Ihre Hand nicht weg, Madame. Ein Trank in der Wüste. Selbst die Liebe Gottes brauchte einen Körper. Warum sonst ließ er seinen Sohn Mensch werden und gab ihm das Kreuz zur Geliebten? Das Fleisch hat seinen eigenen Geist. Wollen Sie mein Kreuz sein? Sie sind es durch das Sakrament Ihrer Ehe nicht mit mir. Aber vielleicht hat Ihr Leib den einen oder anderen verschwiegenen Eingang, der nicht unter das Verdikt fällt. Vergessen oder verschmäht von der Liebe des Herrn Präsidenten? Können Sie glauben, dass so viel Schönheit den einzigen Zweck der Fortpflanzung haben soll? Und die ewig eine Mitte? Ist es nicht Blasphemie, diesen Mund, dem Ein und Aus des Atems, dem einerlei der Nahrungsaufnahme vorzubehalten? Die goldene Mitte dieses prächtigen Hinterteils der traurigen Arbeit den Kot zu entlassen. Kann diese Zunge nur Silben bewegen und tote Materie